Gestatten Sie, dass ich trinke, denn wir feiern das Geburtstagsfest von unserer Liebeswirtin. Wir sind Adelaide von Glück. Ich trinke also und so weiter, meine Damen, und so weiter, meine Damen. Prost! Prost! Prost! Das ist die Geschichte von der ihre Plätze einnehmen. Die Herren kommen dann schon mal. Bitte mich einen Moment zu entschuldigen. Ich habe nur ein Wort mit meiner Freundin zu sprechen. Darf ich um die Freiheit bitten, Halbart mit Ihnen zu spielen? Sagen Sie, Herr Generaldirektor, haben Sie vielleicht noch einige Jungfrau-Aktien für mich? Ich habe allerdings noch etwa 4000 Jungfrau-Aktien. Aber die möchte ich gern für mich behalten. Es bietet sich nicht so bald wieder Gelegenheit, sich unter der Hand ein kleines Vermögen zu machen. Ich habe bis jetzt nur eine einzige von diesen Aktien. Ich möchte auch gerne noch mehr haben. Ich will es versuchen, Herr Doktor, Ihnen welche zu besorgen. Aber das sage ich Ihnen im Voraus, Sie zahlen Apothekerpreis dafür. Meine sämtlichen Ersparnisse bestehen jetzt aus Jungfrau-Aktien. Wenn das nicht glückt, Herr Generaldirektor, dann kratze ich Ihnen die Augen aus. Ich bin mir meiner Sache vollkommen sicher, meine Teuerste. Auch ich kann Ihnen garantieren, dass Ihre Befürchtungen vollkommen unbegründet sind. Ich habe meine Jungfrau-Aktien sehr teuer bezahlt und bedauere es keinen Augenblick. Sie steigen ja von einem Tag auf den anderen. So was ist noch gar nicht da gewesen. Umso besser, wenn Sie recht haben. Kommen Sie, mein Freund. Jetzt wollen wir unser Glück im Baccarat versuchen. Sie erlauben mir nur zwei Worte. So viel Sie wollen. Ich habe Ihre nicht zu empfehlen. Lassen Sie uns allein. Sind Sie taub? Es ist 15 Jahre Der Staatsanwalt bezahlt demjenigen, der die Mörderin des Dr. Schön der Polizei in die Hände liefert, 1000 Mark. Ich brauche nur den Polizisten, der unten an der Ecke steht, heraufzupfeifen. Dann habe ich 1000 Mark verdient. Dagegen bietet das Etablissement in Kairo 1200 Mark. Also 200 mehr als der Staatsanwalt bezahlt. Soll ich mir einreden lassen, dass der Ägypter für eine Person, die er gar nicht kennt, 1200 Mark bezahlt? Erlaubt ihm, deine Bilder zu schicken. Die Bilder, die ich dir. Du siehst, dass er sie besser zu würdigen weiß als ich. Das Bild, auf dem du als Eva vor dem Spiegel stehst, wird wenn du dort bist, wohl über der Haustür aufhängen. Ich denke nicht daran, mich in ein solches Verknüpfungslokal sperren zu lassen. Dann erlaube, dass ich den Polizisten heraufpfeife. Warum bittest du nicht einfach ums 500 Mark? Weil du und dein Komponist auf dem Trockenen seid. Wir haben noch 30.000 Mark. In Aktien? Ich habe mich nie mit Aktien abgegeben. Der Staatsanwalt bezahlt in deutscher Reichswährung und der Ägypter zahlt in also bitte gleich entscheiden, um 1 Uhr geht der Zug, sind wir um 11 Uhr nicht handelseinig, dann pfeife ich den Polizisten herauf. Andernfalls packe ich dich so, wie du da stehst, in einen Wagen, fahre dich nach dem Bahnhof und geleite dich morgen Abend aufs Schiff. Ich gehe mit dir nach Amerika, nach Kina, aber ich kann nicht das Einzige verkaufen, was hier mein das Haus verlassen haben, dann transportiert man dich morgen mit deiner Siebschaft per Schub nach Deutschland. Du kannst mich nicht ausliefern. Thank you. Brief gelesen. Oh, der Einzige, so viel du Lust hast. Ich hab das Geld nicht mit 20.000 Meisen zur Verfügung. Beweg mich nicht, kann du dir nicht. Ich hab doch 40.000 in Jungfrau-Aktien. Ein sogenannter Gatte hat eben selbst noch damit geprahlt. Tage, bis er versteht, dass ich das Geld zum Heiraten brauch. Ich bin nämlich verlobt. Meine Seele gebe ich dir dazu. Aber warum verfolgst du denn den stets mit deinen Anträgen? Weil das Frauenzimmer von Adel ist. Ich bin Weltmann und versteh mich besser als irgendeiner von euch auf den vornehmen Konversationston. Aber das gehört ja nicht hierher. Willst du mir besorgen, aber das Geld verschaffen? Weil man gibt dir den letzten Pfennig, den er hat, wenn du nur einmal deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit tust. Was mit der Eifersucht ist mir? Du machst vier Menschen glücklich, wenn du fünf gerade sein lässt und dich einem wohltätigen Zweck opferst. Muss es denn immer und immer nur dieser Mädchenhändler sein? Soll ich ihn damit bitten, dass er dir die Treppe herunterleitet? Wie Sie wünschen, Frau Gräfin. Wenn ich bis morgen Abend die 20.000 Mark nicht habe, dann erstatte ich Anzeige bei der Polizei und eure Hofhaltung hat ein Ende. Und nun auf Wiedersehen, Frau Gräfin. Du kannst ihn rausnehmen, bevor du ihn hinunter. Das nenne ich aber geizig. Was du sind noch magst, muss ich haben. Wie lang ist her, dass wir uns nicht kennen? Wenn es heute nichts ist. Aber du hast doch eine Geliebte. Die ist nicht mehr von heute. Also dann schwöre. Hab ich ihr je nicht Wort gehalten? Schwöre, dass du es ihr besorgst. Ich besorge sie. Soll. Wem habe ich gezeigt, was es heißt, mit mir anzufangen? Wem denn? Diese Mädchenhändler. Wie kannst du dir nur den Kerlen erzählen? Ich hätte dich verführen wollen. Hast du nicht von mir verlangt, dass ich mich dem Eimer für 20.000 Mark in Jungfrau-Aktien hingebe? Meine seine Pflicht ist, dich des armen Jungen zu erbarmen. Sie ist im Stand und springt ins Wasser, wenn du sie noch länger warten lässt. Worauf wartet sie denn? Auf dich, dass du sie mitnimmst. Dann sag ihr, ich lasse sie grüßen und sie soll ins Wasser springen. Sie leiht mir 20.000 Mark, wenn du sie heute mit dir nimmst. Und wenn ich sie nicht mit mir nehme, das Maul voll habe. Ich bete Sie an, erbarmen Sie sich meiner Not. Alla Bonne, besteige mir das Auf. Was, gnädige Frau? Du gibst mir deine Kleider und ziehst meine Kleider an. Komm. Wollen Sie, wollen Sie, hat sie, mag sie drin, mein Herr? Das Papier hat einen Kurs, lieber Freund. Gut, wollen wir einfach eine Revanche heben. Wieso gebe ich das Spiel auf? Wieso krieg ich kalte Füße? Der Herr soll doch nur einfach bares Geld zahlen. Bin ich hier in meiner Wechselstube? Seinen Wich kann er mir ja morgen früh präsentieren. Einen Wich, nennen Sie das? Die Frage steht auf 210. Gestern stand sie auf 210. Heute steht sie überhaupt nicht mehr. Und morgen findet ihr die billige und die geschmackvollere zu der Verzierung ihres Köpfen auf. Wie ist denn das möglich? Ja, es ist rätselhaft, wo das Fingergeld hinkommt. Dann nehmen wir ja auch in Ostern. Ja, es ist rätselhaft, wo das Fingergeld hinkommt. Was soll denn ich dir sagen? Mir ist mein ganzes Vermögen dabei verliere. Lieber Gesunde, als Sie, Sie können Sie auf ein Lockenbrennen verwehren. Sagen Sie, wo werden wir heute zum Abendessen? Wo sind doch Ihr ganzes Vermögen verloren haben? Wo ist Ihnen beliebt, mein Fräulein? Aber rasch, hier wird das Entführte liegen. Komm, Mama, komm! Das hat man von dem Pack! Was bedeutet das? Hast du noch bares Geld? Bist du verrückt geworden? In 2 Minuten kommt die Polizei. Wir sind angezeigt. Du kannst ja hierbleiben, wenn du Lust hast. Himmels Willen! Hier hinaus, über die Dienerstiege. Ich mach schon zu. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Aber was machen Sie denn da für Unsinn? Das ist sie ja gar nicht. Thank you. wohl zur Parade. Ein stimmungsvolles Wetter für Ihr erstes Auftreten. Wenn wir Sie kommen hören, müssen wir uns so lange in einem Verschlag verkriechen. Es ist ein Jammer um Sie. Gibt es etwas Traurigeres als ein Freudenmädchen? Ich zweifle nur stark daran, dass noch einer anreist. Ich möchte es auch niemand raten. Dieses Rindvieh! Da sind Sie! Ich will das nicht erleben! Ich werfe den Kerl hinaus! Vorwärts! Vorwärts! Wir müssen die Tür auflassen! Unsinn! Ich werde... So sei doch still! Gnade in der Himmel! Schweig doch! Der soll sich vorsehen! Sind Sie weg? Warte noch. Ich will vor Ihrer Tür knien. Dieses Muttersöhnchen. Sieh mal nach, was das ist. Ermahnungen für fromme Pilger und solche, die es werden wollen. Er scheint mir ganz von Gott verlassen zu sein. Wir müssen verschwinden. Gerne ihre Füße unter unseren Tisch strecken. trotzdem nicht mit leeren Händen. Ich bringe etwas anderes. Auf dem Weg hierher bot mir ein Trödel noch zerschrien. Ich brachte es nicht übers Herz, mich davon zu trennen. Aber du kannst es verkaufen, wenn was du willst. Auf die Straße gegangen wär. versteht die Sache nicht. Ich sage, versteht sie nicht. Von der Liebe nicht leben. Von der Liebe. Von der Liebe, die Liebe. Von der Liebe. Jetzt kommen Sie. Wir müssen uns wieder verkriechen. Ich bleibe hier. Noblesse oblige, der anständige Mensch. Gut. Was seiner Stellung schuldig ist. Komm nur herein, mein Schatz. Gordon, ist der Dunkel im Treppenhaus. Hier ist es Nebel. Aber kalt ist hier, sehr kalt. Trinkst du einen Schnaps? Schnaps, immer trink ich Schnaps. Schnaps ist gut. Ich weiß nicht, wo das Glas ist. Mach nichts. Vier Schnaps. Ich finde, sie sind ja ein hübscher Mann. Mein Vater ist Kaiser von Moabit. Ich habe hier 6 Frauen, 2 spanische, 2 englische und 2 französische. Ich meine Frau nicht lieben, immer soll ich Bad nehmen, Bad nehmen. Verschenken Sie mir! Goldstück, du wirst haben, du wirst haben, Goldstück, ich immer schenken, Goldstück. Verzeihen Sie es mir! Ich nie bezahle vorher! schon zur Ruhe begeben. Wenn dunkel es hier ist, es wird noch viel dunkler. Sie schickt mich voraus. Das ist vernünftig. Wenn jemand nach mir fragt, ich sitze unten im Lokal. Das. Meine Schwester, sie ist verrückt. Verrückt? Du scheinst einen schönen Mund zu haben. Den hab ich von meiner Mutter. Das sieht man. Zeit. Ich muss nach Haus. Sie können morgen zu Haus eine Ausrede gebrauchen. Wie viel willst du denn? Viel Geld habe ich nicht. Ich verlange keine Notlage, aber nur ein kleines Stück. Guten Abend. Guten Abend! Bleiben Sie um Gottes Willen! Warum soll ich bis morgen hier bleiben? Das klingt verdächtig. Wenn ich schlafe, kehrt man mir die Tasche ein. Nein, das tue ich nicht. Das tut niemand. Gehen Sie deshalb nicht wieder. Doch nicht lange dabei zu sein. Heute zum ersten Mal. Willst du Ruhe geben? Das ist nicht eine Schwester. sie ist in dich verliebt, armes Tier. Beurteilte dich nach der Art, wie du gehst. Ich sagte mir, die muss gut gebaut sein. Wie kann man denn so etwas sehen? Ich sah sogar, dass du einen hübschen Mund hast. Ich habe aber ein Silberstück bei mir. Was macht das? Gib es mir nur. Du musst mir aber die Hälfte herausgeben, damit ich morgen früh den Omnibus nehmen kann. Ich habe nicht bei mir. Sieh nur mal nach. Such deine Taschen durch. Das ist alles, was ich habe. Gib mir das Geldstück. Ich wechsle es morgen früh, dann gebe ich dir die Hälfte. Nein, gib mir das Ganze! In Gottes Namen! Aber nun komm auch! Wir brauchen kein Licht, der Mond scheint! Wie Sie meinen! Glückspilz. Nicht einmal ein Handtuch haben die Leute. es auch bald zu Ende.